Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des E-Government Podcasts. Wir sind Matthias Wein und Thorsten Frenzel. Ja, heute haben wir ein sehr spannendes Thema für euch, denn wir haben uns mal den unlängst veröffentlichten E-Government Monitor 2016 angeschaut. Thorsten hatte da auch schon ein wunderschönes Interview mit der Lena Sophie Müller von D21 dazu geführt. Und da ging es schon ein bisschen um die Ergebnisse und wir werden heute mal unsere Meinung zu diesen Ergebnissen, zu den Auswertungen des E-Government kundtun. Und ja, darum geht's heute. Außerdem haben wir natürlich wieder mal jede Menge News für euch, ein bisschen Kurioses, allerlei und auch eine Veranstaltung. Und dann würde ich doch direkt mal, Thorsten, du wolltest gerne einleiten mit unserem Hauptpunkt heute an dich übergeben. Thema. Der E-Government Monitor 2016, der ist letzten Freitag, also am 23.09. vorgestellt worden. Ich war bei der Vorstellung dabei und ich habe sogar im Vorfeld ein Interview geführt, wie Matthias schon gesagt hat, mit Lena Sophie Müller. Das habt ihr hoffentlich alle schon gehört. Wehe, wenn nicht. Und ich habe mich in dem Interview extra darauf beschränkt, nur Fragen zum Inhalt des Monitors zu stellen. An der einen oder anderen Stelle merkt man, dass wir uns mit der Wertung gerade noch so zurückhalten konnten. Aber manchmal sagst du es auch, dass du dich extra zurückhältst. Ja, aber heute wollen wir mal in die Tiefe gehen und Matthias und ich, wie wir das im letzten Jahr schon gemacht haben, über die einzelnen Themen mal ein bisschen näher diskutieren, über die Auswertung, weil da gibt es doch das eine oder andere zu sagen. Fangen wir an. Ja, also sicherlich positiv hervorzuheben ist erstmal, dass im Vergleich zum vergangenen Jahr die zentrale Nutzung des E-Government in Deutschland erstmal wieder gestiegen ist. Ja, im letzten Jahr waren wir bei, weiß nicht mehr, ich glaube 39%. Unter 40%, genau. Ja. Wir sind diesem Jahr immerhin schon bei 45% der Befragten, die schon mal E-Government eingesetzt haben. In Deutschland, und wenn ihr uns seit längerem hört und auch den Beitrag zum E-Government Monitor letztes Jahr gehört habt, dann wisst ihr, dass Deutschland da immer mit Österreich und der Schweiz verglichen wird. Und so natürlich auch dieses Jahr. Und trotz der Steigerung der Nutzung sind wir da im Vergleich mit diesen drei Ländern immer noch schlusslich. Denn in Österreich sind es, lass mich kurz schauen, 74% und in der Schweiz 65%. Ja, ich finde, wie auch schon im Interview gesagt wurde, die Zahlen jetzt gar nicht so erschreckend. Was ich erschreckend finde, ist, dass die Nutzung des E-Governments zwischen 2012 und 2016 überhaupt nicht gestiegen ist. Das ist komplett stagniert. Mit ein paar Tälern in 2013 und 2015 haben wir jetzt endlich wieder ein Niveau von 2012 erreicht. Das ist richtig. Also diese 45% sind tatsächlich deutsches Höchstniveau. Und das, wie du schon richtig sagst, es war 2012 wohl das erste Mal, also egal, gibt es jetzt seit 6 Jahren, ne? Seit 2010 war es das erste, ja. Mal, aber hier ist jetzt ausgewertet seit 2012. Und das ist natürlich schon eine Spanne von 4 Jahren. In Zeiten der Digitalisierung ist das natürlich schon wieder ein bisschen fragwürdig, ne? Warum nur so wenige, also nicht mal die Hälfte der Befragten, E-Government schon mal genutzt haben. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, wer hier befragt wurde. Die Basis sind immer ungefähr 1000 Einwohner, aber das sind die sogenannten Onliner. Also das sind ungefähr 1000 Einwohner, die online sind, weil das ist eine Online-Befragung auch. Das heißt, die sind sowieso IT-affin oder online-affin auf jeden Fall. Waren zumindest schon mal im Internet. Die waren schon mal im Internet, haben es zumindest geschafft, die Studie, die Fragen auszufüllen. Und von denen nutzt kaum einer E-Government. Jetzt kommen wir im Laufe der Studie darauf, woran das liegen mag. Ich wollte gerade sagen, Gründe, mögliche Ursachen werden im Folgenden noch erörtert. Positiv wiederum zu bewerten, wir wollen ja nicht gleich alles schlecht machen, Thorsten. Positiv ist natürlich zu bewerten, dass die Deutschen sowie auch die Österreicher so zufrieden wie noch nie mit den E-Government-Angeboten sind. Ja, was ich aber viel wichtiger finde, ist hier, wie häufig nutzen sie im Durchschnitt E-Government-Angebote im Jahr? Das hast du gar nicht. Das habe ich nicht. Doch, das hast du wohl. Da ist es. Du bist auf der falschen Seite. Ich bin nicht auf der falschen Seite. Ich bin auf der ersten Seite. Ja, das ist die Zusammenfassung. Da. Nee, ja? Ach, immer das mit den Praktikanten hier. Ach komm. Bloß weil du wieder nach Berlin durftest. Es geht die Häufigkeit der Nutzung der E-Government-Angebote. Da nutzt man in Deutschland ungefähr 3,1 Mal im Durchschnitt E-Government-Angebote im Jahr. Das ist verdammt nah an den generellen Kontakten zur Verwaltung im Jahr. Also es liegt, glaube ich, auch bei 3 oder sowas in der Richtung. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Österreich und der Schweiz liegen ungefähr gleich auf. Also Österreich 3,2, Schweiz 3,0. Also da unterscheiden wir uns kaum. Also das ist schon relativ gleich. Und es ist schon, wie du schon sagtest, also wie oft wirst du wirklich Behördengänge im Jahr? So als normaler Bürger, der nicht irgendwie ein Bauvorhaben hat, der nicht irgendwie einen Baum fällen möchte, der nicht irgendwie 23 Führungszeugnisse im Jahr braucht, dann sind so 3 schon ein guter Schnitt. Und ja, ist das schon in Ordnung. Die klassische E-Government-Dienstleistung, Baumfällantrag. Kann man online machen. Ja, jetzt kannst du mit deiner Zufriedenheit. Ja, stimmt natürlich zufrieden, aber hier sagen sie auch, es ist noch viel Luft nach oben. Da ist zum Beispiel die Aussage, ich fokussiere mich jetzt mal auf Deutschland, dass 32% der Befragten äußerst zufrieden sind. 30 sind etwas zufrieden und dann ist natürlich der Rest ist weder zufrieden noch unzufrieden, also im Ganzen relativ neutral eingestellt. Und dann sind es immerhin 14% zusammengenommen, die minimal unzufrieden bis äußerst unzufrieden oder gar nicht über Kenntnisse eines Online-Angebots verfügen. Ja, woran das liegt, kommen wir auch im Laufe der Studie noch. Das ist eine schön aufgebaute Studie. Aber was ich schön finde, ist, dass tatsächlich 62% derjenigen, die Online-Angebote genutzt haben, damit zufrieden sind. Also da ist natürlich noch jede Menge Luft nach oben, aber das ist schon mal ein guter Anfang. Richtig, richtig. Muss man auch vergleichen in den Jahren davor. War das eben weniger, es ist gestiegen. Nichtsdestotrotz hat man natürlich noch Luft nach oben. Und zwar geht es jetzt über die Kenntnis, Nutzung und zukünftige Nutzung von Bürgerinformationsdiensten. Ja, bevor wir da kommen, vielleicht noch, was die Leute anregt, so nach E-Government-Nutzung zu suchen oder diese zu nutzen. Das ist die Seite davor und da ist natürlich auch ganz klar die zeitliche Unabhängigkeit als einer der stärksten Punkte gegeben, was natürlich klar ist. Ja. Behörden haben dann auf, wenn man arbeiten ist, und mit E-Government kann man, wie ihr vielleicht euch denken könnt oder schon mal gehört habt, solche Sachen zu jeder Tag- und Nachtzeit machen und das ist natürlich eine feine Geschichte. Genauso ist es eben einfach auch viel bequemer, das vom heimischen PC aus zu machen, vielleicht heimlich in Mittagspause am Arbeitsrechner, als eben noch in die Stadt fahren zu müssen, zum Einwohneramt gehen zu müssen, sich anstellen zu müssen. Ja. Oh, ich habe die Seite übersprungen, weil ich das jetzt nicht so... Neues mach mit deinen nicht Kenntnissen. Nicht so Neuigkeiten, jetzt machen wir die Kenntnisse. Und zwar geht es hier nicht nur um die Bürgerinformationsdienste, sondern generell um Bürgerdienste. Und da fällt auf, also ich habe die Frage dazu, zielt natürlich darauf ab, ob man online Bürgerinformationsdienste oder überhaupt Bürgerdienste genutzt hat. Und dann fällt einem sofort auf, dass die meisten Antworten zu Informationsdiensten gekommen sind. Also die meisten Leute kennen und nutzen und wollen zukünftig nutzen Informationsdienste. Ja. Zum Beispiel, wer ist für was zuständig, welches Amt, wann sind Öffnungszeiten von Schwimmbädern, vom Theater, vom Zoo und so weiter und so fort. Genau. Was auch sehr schön rauskommt in der Studie ist, die Befragten wollen Angebote nutzen. Also da ist ganz, ganz viel Potenzial. Es gibt jede Menge Leute, die kennen die Angebote und wollen die zukünftig auch nutzen. Also wenn ich mir jetzt hier anschaue, Abwicklung der elektronischen Steuererklärung, das kennen 70%. 36% nutzen das, aber 57% wollen das nutzen. Das heißt, da ist noch jede Menge Potenzial drin. Also mindestens die 70% oder mindestens die 57%, die das nutzen wollen, die sind als Potenzial auf jeden Fall vorhanden. Und da sollte man doch mal weitermachen. Ja, das Potenzial geht ja noch weiter. Genauso mit der Online-Terminvereinbarung. Auch da 59% kennen es, 37% haben es schon mal genutzt. Aber sehr, sehr positive 69% möchten es mal nutzen. Also du sagst es richtig, das Potenzial ist da. Das Potenzial ist bei uns ja immer noch im Vergleich zu Österreich und der Schweiz noch am niedrigsten. Aber man hat trotzdem den Ansatz, die Leute werden langsam gewahr des Ganzen und sind durchaus auch interessiert an der Nutzung. Genau, und in den nächsten Seiten, da kommen wir dann auch später nochmal ganz explizit dazu, auf der nächsten Seite ist zum Beispiel das Werben von Bürgerinformationen bzw. Bürgerdiensten durch die Verwaltung wirkt Wunder. Und zwar tatsächlich, wenn man auf die Dienste hinweist, für die Dienste auch wirbt, dann ist die Chance, dass die Dienste genutzt werden oder zumindest jemand kennt, ziemlich groß. Das ist ja auch logisch, ne? Wenn man nicht weiß, dass irgendwas existiert, nutzt man es auch nicht. Genau, und überraschenderweise steht an allererster Stelle die Internetseite der Verwaltung. Also wo gucken die Leute als erstes, wenn sie sich informieren wollen über irgendwelche Dienstleistungen? Auf der Internetseite der Verwaltung. Ja, auch da haben wir später nochmal einen Punkt, wie genau jetzt die Suchanfragen sich gestalten. Welche Altersgruppe wie wo zuerst nachschaut, aber sicherlich die Homepage der Verwaltung ist natürlich einer der zentralen Anlaufpunkte. Vollkommen genau. Klar. Dann können wir gleich weitergehen auf die nächste Seite und zwar geht es darum, wie diese Bürgerinformationen oder wie die Bürger nach diesen Dienstleistungen oder Informationen suchen. Genau, das ist das, was ich gerade meinte. Also Google oder andere Suchmaschinen liegen da schon noch vorne im Gesamtkontext betrachtet. Einzelne Altersgruppen, wie gesagt, ausgeklammert, da kommen wir gleich noch drauf zu. Suchanfragen über eine Suchmaschine sind halt ganz vorne, aber gleich dahinter und auch gar nicht mehr so weit weg kommt eben die örtliche Homepage. Ja, trotzdem finde ich es sehr, sehr schade, dass wir eine Suchmaschine benötigen, um unsere Dienstleistungen anzubieten. Und angesichts der Verteilung der Suchmaschinen in Deutschland mit 80% bei Google brauchen wir ein amerikanisches Unternehmen, um deutsche Behördendienstleistungen auffindbar zu machen. Und das ist eigentlich ziemlich traurig. Ja gut, ob das jetzt traurig ist, natürlich einmal in der Bekanntmachung und der Bewerbung von möglichen Diensten geschuldet, klar. Andererseits aber auch im Surfverhalten von den Nutzern. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt suchen würde, keine Ahnung, Führungszeugnis beantragen, mein gut, ich bin im Thema drin, ich weiß, wo ich hingehen muss, aber ich denke mal von 10 Leuten, die ich frage, sagen 9, ja, ich google danach. Und das ist halt einfach dem Surfverhalten der heutigen Generation, der Onliner, wie das hier auch so schön beschrieben wird, geschuldet. Und man geht halt erstmal auf Google. Aber weißt du, was ich mir wünsche? Ich habe es letzte Woche vertwittert. Ich wünsche mir ein Bundesbürgerportal. Ein Bürgerportal des Bundes mit einem einfachen Suchschlitz wie bei Google, wo ich eingebe, ich will umziehen und zwar innerhalb von München. Natürlich, und dieses Portal könnte ja dann beispielsweise so das erste Suchergebnis bei Google sein, weil, ganz ehrlich, wer merkt sich schon heutzutage noch großartig die URLs von Portalen? Naja, die Österreicher kriegen das auch ganz gut hin, dass diese Bundesseite Anlaufstelle Nummer 1 ist. Ja. Gut, Österreich hat da, ja, immerhin... Ja, aber da kommen wir noch dazu, das ist diese Internetseite der Verwaltung allgemein, da gibt es so eine Bundesverwaltungsseite. Hm. Trotzdem, ich denke halt ganz einfach, dass es da nicht nur an der Bewerbung der Dienste liegt, sondern ganz einfach am Surfverhalten. Weil wenn du einen Browser aufmachst, das Erste, was es aufpoppt, in der Regel die Google-Startseite. Und die meisten Browser, da gibst du oben in die URL-Zeile, gibst du irgendwas ein und das sucht es automatisch auf Google. Ja. Ja, kommen wir zu den Barrieren. Warum denn die vorhandenen Angebote nicht genutzt werden? Richtig, und da sind wir wieder bei dem schon häufig genannten Problem der Bekanntheit. Aber hier ist die Barriere gesunken, also die Bekanntheit ist gestiegen. Die Bekanntheit ist gestiegen, trotzdem ist sie noch nicht auf einem Niveau, wo man sagt, man kann damit zufrieden sein. Aber um 19 Prozentpunkte, das ist schon ganz schön heftig. Also ich finde, dass von einem Jahr aufs andere 19 Prozentpunkte ist eine dicke Leistung. Um 19 Prozent klingt erstmal gut, wenn am Ende trotzdem nur 57 bei rauskommen, dann ist es halt, jetzt lass mich halt mal ranten und schau nicht so böse. Das ist halt einfach eine Zahl, die so einfach nicht akzeptabel ist, wenn man das wirklich verbreiten möchte. Was ich sehr interessant finde, ist, dass eine Barriere die mangelnde Durchgängigkeit ist. Die mangelnde Durchgängigkeit der Online-Verwaltungsdienste. Ja, die Medienbruchfreiheit ist bei vielen einfach nicht gegeben. Ja, schauen wir uns das an. Wie sind denn die meisten Portale heutzutage aufgebaut? Da gibst du was ein und druckst dir hinterher ein PDF aus. Richtig. Wenn du Glück hast, kannst du das PDF noch online ausfüllen. Aber nur wenn du Glück hast und das ist der seltenste Fall und dann druckst du es aus und da schreibst und schickst per Post zur Behörde. Genau, oder scannst es ein und schickst per E-Mail. Das ist aber schon gefährlich. Oder per DE-Mail. DE-Mail. Haben wir auch noch kurz im Nachgang DE-Mail. Ja, undurchschaubare Struktur der Online-Angebote. Man findet nicht, was man sucht. Auch so ein Thema, weil man kennt das ja. Also man möchte irgendein bestimmtes Formular, man denkt sich, das heißt mit Sicherheit so, das heißt aber im Behördensprech ganz anders. Und das, was dann an Formularen angeboten wird oder an Angeboten überhaupt da ist, ist nicht immer zwingend als das ersichtlich, was da dahinter steckt. Ja, aber schau doch mal an, wenn wir uns irgendwelche Behördenseiten anschauen. Da findet man die Behördendienstleistung im Unterpunkt vom Unterpunkt vom Unterpunkt. Das ist und dann kommt nochmal ein Grußwort vom Bürgermeister und dann nochmal drei Unterpunkte und dann kann man vielleicht aus einer Liste, unsortierten Liste, irgendeinen Link auswählen und dann auf ein PDF kommen. Das ist natürlich gleich das Nächste, ja. Ja, erfreulicherweise, oder wolltest du dazu noch? Nee. Erfreulicherweise sind die Bedenken im Bereich Datenschutz, Datensicherheit zurückgegangen. Also die Bürger haben mehr Vertrauen in Online-Behörden-Dienstleistungen. Ja, wobei ich da skeptisch bin bei dem Ergebnis. Ist es tatsächlich mehr Vertrauen oder ist es einfach mehr Gewöhnung? Es wird hier definitiv als Vertrauen benannt. Du kannst natürlich recht haben, ja? Man gewöhnt sich halt auch dran. Ja? Man macht, es ist das gleiche wie mit dem Suchverhalten oder mit dem Surfverhalten. Man ist es gewohnt, Daten irgendwo einzugeben und auch sämtliche Daten, die teilweise gar nicht relevant sind für irgendwelche Sachen, trotzdem zu hinterlegen, das ist einfach das Surfverhalten der heutigen Generation. Und natürlich ist dann auch die Angst vor Datendiebstahl oder die sichere Übertragung an die Behörde ist bei vielen sicherlich nicht so im Fokus. Da kannst du natürlich recht haben. Ja, man hinterlässt heutzutage so viel und so oft seine Daten. Tja, warum soll man es dann auch nicht bei der Behörde auch noch machen? Also klar, wobei man natürlich gerade davon ausgehen sollte, dass man gegenüber seiner eigenen Behörde doch noch ein größeres Vertrauen hat als gegenüber Facebook zum Beispiel. Sehe ich eigentlich auch so, man sollte der Behörde mehr vertrauen als Facebook, weil Facebook will nur mein Bestes, mein Geld, Daten. Mein Geld und meine Daten und die Behörde hat einen Auftrag von mir. Genau, die haben deine Daten schon, die brauchen sie nicht mehr. Das stimmt, die sind auch dafür da, um meine Daten zu verwalten. Ja, weitere Punkte von den Barrieren sind, ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, die Verfahren sind sprachlich schwer zu verstehen. Mhm. Behördendeutsch. Einfach zu Behördendeutsch, veramtisch, verbeamtisch, Tisch, du weißt schon. Auch das ist stark zurückgegangen, natürlich, aber es ist immer noch ein Thema. Genauso wie einige auch sagen, viele sind es nicht, sondern einige, die der Meinung sind, eine Online-Abwicklung ist zu unpersönlich. Wobei man da jetzt sagen muss, den Leuten kannst du halt nicht helfen. Die möchten es nicht nutzen. Und das stimmt. Die sind aber dann bei Facebook und posten dort ihre Nachrichten. Und Fotos vom Enkel. Genau. Also. Ja, machen wir weiter mit Alter, Bildung und Geschlecht im Vergleich. Ja, das ist dieses Jahr ganz neu drin. Das ist auch im Interview mit Lena-Sophie Müller nochmal angesprochen worden. Und ich möchte sagen, ich bin nicht überrascht. Nicht dramatisch, ne? Also die Verteilung. Ich bin ein bisschen überrascht bei den 50, ich fasse jetzt einfach mal zwei Gruppen zusammen, bei den 50 bis 60 oder bei den 50 plus Jährigen, dass das so viele sind. Das hat mich auch ein bisschen stutzig gemacht, ja. Also generell kann man sagen, die haben jetzt hier in fünf verschiedene Altersgruppen aufgeteilt und die Zahlen sind überall relativ ähnlich. Aber dass jetzt eben man mit 18 bis 39 Jahre, dass man da hohe Zahlen erwarten kann, die im Internet schon mal was beantragt haben, das ist einigermaßen logisch. Aber so hohe Zahlen, und zwar mit 65% und 59% bei den 50 bis 60 plus Jährigen, das ist schon eine Hausnummer. Vor allen Dingen sehr lustig, 18 bis 29 Jahre nutzen es 59% und 60 plus Jahre auch. 60 und älter. Ja gut, ist natürlich vielleicht auch die Möglichkeit, dass man gerade in den jungen Jahren noch weniger Kontakt mit Behörden hat als vielleicht später. Ja, es ist ja dann, was auch immer man alles bei einer Behörde machen muss. Das wird jetzt dieses Jahr steigen, weil jetzt geht ja BAföG online. BAföG geht online, Schüler- und Meister-BAföG natürlich. Ja, aber so ein 18-Jähriger braucht in der Regel eben selten ein Führungszeugnis. Das stimmt. Was interessant ist, ist die Verteilung männlich-weiblich, die ist quasi gleich. Ja. Also die ist, das ist schön, dass sich das so abbildet. Quasi letztlich wirklich eine interessante Darstellung der Alters- und Geschlechtsstruktur, aber man kann echt sagen, es nimmt sich nicht viel. Also ist egal, ob du männlich oder weiblich bist, ob du alt oder jung bist, die Zahlen sind echt ähnlich. Und alle, wie ich finde, gar nicht mal so schlecht. Stimmt. Was mir jetzt überhaupt gar nicht überrascht hat, ist tatsächlich das Bildungsniveau. Ja. Niedrige Bildung, kaum Nutzung. Je höher die Bildung, desto mehr die Nutzung. Also mag vielleicht auch daran liegen, je höher das Bildungsniveau, desto höher ist die Chance, dass man einen Bürojob hat und sowieso den ganzen Tag am Rechner sitzt und mit dem Rechner arbeitet. Aber kann auch an vielen anderen Dingen liegen. Das ist jetzt halt ein gefährlicher Vergleich. Ja? Das wird schnell zu sehr pauschalisiert. Aber es stimmt schon. Ja? Also das ist eindeutig, dass man, was hatten Sie für Zahlen hier, 72% von höherer Bildung und 41% bei niedrigerer Bildung. Gehen die jetzt hier näher drauf ein, was höhere und niedrigere Bildung ist, wie die das auseinandergezogen haben? Nicht, das, ne? Kann ich jetzt so genau nicht sagen. Nee, steht nicht drin. Da hätte ich nachfragen müssen im Interview. Aber vielleicht, es gibt ja hier auch die Möglichkeit zu kommentieren unter dem Podcast. Vielleicht kommentiert ja auch der eine oder andere Mitwirkende vom E-Government Monitor und klärt uns darüber auf. Genau. Ja gut, man kann jetzt natürlich hier viele Mutmaßungen anstellen. Ja. Höhere Bildung ist mit Abitur, mit Studium, und niedrigere Bildung ist halt vielleicht ein Hauptschulabschluss, der dann eben, man kann das jetzt endlos weiterspinnen, was derjenige macht, anstatt online E-Government zu nutzen, aber das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen zu. Ja, aber wie gesagt, überraschend ist es nicht. Also, ich glaube, das hat man bei fast jeder Umfrage so in der Richtung. Ja, dann unsere Sorgenkinder als nächstes. Ganz kurz noch, der letzte Punkt dazu, wo wir dann mit dem Suchverhalten sind, steht ja auch nochmal explizit drin, Jüngere googeln, Ältere gehen direkt auf die entsprechende Seite. Ja, wobei da muss ich sagen, da habe ich schon im Interview mit Lena Sophie Müller gesagt, da vermute ich tatsächlich auch eine Unschärfe drin. Weil wenn ich bei Google www.meinekommune.de eingebe, googelst du auch. Dann google ich auch. Mhm. Meinst du, Jüngere googeln www.meinekommune.de? Nee, aber eher Ältere. Na, die gehen ja direkt auf, na egal. Ja, eben. Die geben bei Google ein www.meinekommune.de. Das zählt dann als direkt draufgehen, meinst du? Ja. Das kann, ach so, meinst du. Ja, das ist natürlich möglich. Das ist Vermutung, also das aus unseren tagtäglichen Beobachtungen. So, jetzt wird's erschreckend. Ich finde, es wird nicht erschreckend, aber es sind halt echt Sorgenkinder, ja, ehrlich. Erschreckend im Sinne von, bisher war es ja eigentlich nicht so schlecht und jetzt kommt halt wieder so ein Schlag in die Magengrube, das muss man so sagen. Denn die digitalen Ausweisdokumente, also der Besitz des neuen Personalausweises mit optionaler Freischaltung und dem Besitz eines Lesegerätes, ist halt nicht so geil. Was ich sehr lustig finde, ist, dass tatsächlich 8% der Befragten gar nicht wissen, ob sein Name. Ja, ich kann das jetzt hier farblich nicht so genau auseinanderhalten. Gerade bei der Freischaltung der EID weiß ich jetzt nicht, sind das dann 13%, die nicht wissen, ob es freigeschaltet ist, oder 5%? Das sind 13%, die es freigeschaltet haben, und 5%, die nicht wissen, ob sie es freigeschaltet haben. Also das ist schon... Ja, und noch erschreckender wird der Besitz des Lesegeräts. Das heißt, wir haben überhaupt nur 4% aller, die einen Personalausweis haben, die den überhaupt nutzen können. Ja, das ist traurig. Es wird ja auch darauf eingegangen, woran das liegen könnte. Ja, also von den Befragten, die jetzt eben angeben, sie haben einen neuen Ausweis, aber die EID-Funktion nicht freigeschalten, haben 61% gesagt, dass man einfach einen unzureichenden Nutzen davon hat. Da kann man jetzt sicherlich mitgehen, da kann man jetzt nicht großartig drüber streiten. Sagen wir ja auch immer wieder, das Angebot ist eben einfach noch überschaubar. Dann sind wir wieder bei dem Thema Bekanntheit. Knapp 60% wissen einfach nicht, was man damit machen kann. Immer noch knapp über 50% sind abgeschreckt vom Anschaffungsprozess nötiger Hardware, eben das Lesegerät. auch noch nicht so schlimm. Ja, gehen wir vielleicht mal ganz ans Ende. Ich überspringe jetzt mal ein paar Punkte und 16% geben an, sie haben die EAD-Funktion nicht freischalten lassen, weil ihnen die Behörde davon abgeraten hat. Ja, und da muss ich jetzt sagen, das ist eine Frechheit. Und das tut echt weh. Ich finde das eine Frechheit. Das geht nicht. Das ist eine Nicht-Ausübung meiner Arbeit als Mitarbeiter der Verwaltung. Das ist definitiv Behinderung. Also, ja. Das ist Sabotage. Sabotage, genau. Da könnte ich richtig wütend werden. Und das verstehe ich einfach nicht. Dass die Leute nicht wissen unbedingt, was man damit machen kann und davor auch ein bisschen Respekt haben. Das mag ja alles sein. Aber dann brauche ich doch die entsprechend angepasste Beratung in der Behörde und kann doch nicht sein, dass aktiv davon abgeraten wird. Aber erinnerst du dich an diverse Gespräche auf Messen und Ähnlichen mit Sachbearbeitern, die alle gesagt haben, oh, ich habe mir noch den alten geholt, weil der ist billiger. Billiger und hat nicht dieses komische Internet. Genau. Ja, ich erinnere mich aber auch an eine Szene in einem Bürgerbüro, wo ich live miterleben durfte, wie Leute da waren und den neuen Personalausweis abgeholt haben und gefragt wurden vom Sachbearbeiter, möchten sie die EAD-Funktion freigeschalten lassen? Und die klassische Reaktion des Bürgers, ja, boah, ich weiß nicht, was ist denn das, was kann ich machen? Und der Sachbearbeiter sehr kompetent, sehr zuvorkommend beraten hat, dass das kannst du damit machen, das kannst du damit machen und schalt es halt erstmal frei. Wenn es halt nutzt, nutzt es halt nicht. So stelle ich mir das vor. Ich war dabei, ich kann mich erinnern. Ja, ich weiß, dass du dabei warst. Wir haben auch direkt den Leiter des Bürgeramtes auch darauf angesprochen und das war echt toll. Und die Mitarbeiter lobend erwähnt. Also das, genau. So stellt man sich das vor. Nein, es ist vollkommen in Ordnung, wenn ich als Sachbearbeiter in der Behörde das nicht einsetzen möchte. Ja. Da kannst du keinen Vorwurf machen. Aber ich kann nicht meinen Bürgern, die nachfragen, was das ist, weil sie es nicht wissen, davon abraten. Ja. Sondern ich muss aufklären, du kannst das machen, das kannst du damit machen, das brauchst du dafür. Und dann kann der Bürger entscheiden, möchte ich haben oder möchte ich nicht haben. Jetzt bashen wir mal nicht mehr nur so auf den Sachbearbeitern rum. Das macht sich aber gut. Das macht sich gut, aber ich möchte auch noch mal eins sagen, der Staat hat ja echt auch gepennt. Wenn die das ganze Geld, was sie jetzt im Nachhinein in irgendwelche verfuschten Kampagnen oder ähnliches investieren, wenn die das Geld genommen hätten und gesagt hätten, wer im ersten Jahr sich den Ausweis holt, der kriegt ihn kostenlos. Wir hätten eine Verteilungsquote von weit über 80% gehabt. Aber so denkt der Staat nicht. Ja, aber hätte er mal. Die E-Mail, das war's. Österreich. Digitale Ausweisdokumente. Ja, die E-Mail, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja. Digitale Ausweisdokumente in Österreich. Das ist auch cool. Das kann man zwar nicht vergleichen mit unseren digitalen Ausweisdokumenten, weil in Österreich sind die digitalen Ausweisdokumente freiwillig. Ich muss mir freiwillig so eine Karte holen, beziehungsweise so eine Handysignatur aufladen. Das heißt, ich habe schon Interesse daran, das zu nutzen überhaupt. Mhm. Und von daher besitzen 33% eine Handysignatur, der Onliner. Ja, und weitere 30% haben vor, es sich anzuschaffen. Genau. Das finde ich gut. Und dann frage ich mich aber wieder, was macht Österreich da in den Belangen besser als Deutschland, dass die Leute da eher bereit sind, sowas zu nutzen? Die sind uns 10 Jahre voraus. Ich glaube, das reicht nicht. Nein, die sind wirklich, die haben vor 10 Jahren angefangen damit und haben dadurch halt echt Vorsprung. Ja, die haben aber eben auch gute Angebote dabei. Hm? Gehen wir doch mal nach Estland. Gehen wir mal nach Estland. Die werden hier leider nicht behandelt. Das ist genau was mich mal interessieren würde. Ja? So ein Vergleich nicht nur mit der Dachregion, sondern eben auch mal mit Ländern, die es wirklich können. Also Estland beispielsweise, ja, da ist ja fantastisch, was man da alles online machen kann. Ob man das alles machen muss online, ist eine andere Geschichte, um Gottes Willen, aber Das wäre sicherlich interessant. Siehst du, da sind wir befragt worden nach dem E-Government Monitor, was denn in die nächste Studie mit aufgenommen werden sollte. Da hätte ich mich mal melden sollen und sagen Estland. Ich habe es dir sogar extra vorher noch als Frage aufgeschrieben. Ja. Mensch. Die hatte ich nicht dabei, Mensch. ja, auch hier bei der Handysignatur zeigt sich Ähnliches. Hohe Bildung und mittlere Bildung nutzen das, niedrige Bildung nutzen es kaum. Mobile Government. Ja. Wollen wir da groß was zu sagen? Ja, kann man eins sagen, wie E-Government, nur halt mobil. Die Leute wollen, holen sie Informationen und nutzen wenige, sag ich jetzt mal, Mehrwertdienste, die ja irgendeine Aktion auslösen. Ich persönlich bin da immer noch nicht glücklich drüber, dass da eine Unterscheidung gemacht wird. Ich auch nicht, aber das ist halt die neue Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird. Sicherheitshalber. Was hier auch nicht drin vorkommt, ist Blockchain. Das ist gerade in aller Munde. Wird tatsächlich auch in Österreich im E-Government eingesetzt. Aber ich glaube, damit überfordern wir die deutsche Verwaltung komplett. Ja, also mach mal ruhig jetzt hier. Ne? Open Government. Großes Interesse an Open Government Angeboten. Mein Reden. Es gibt halt nur kaum welche. Das stimmt. Hier sieht man auch, hier sind ganz, ganz viele. Zu jeder Frage ist der längste Balken, will ich zukünftig nutzen. Würde mich aber tatsächlich interessieren, wie viele von den Befragten, die gesagt haben, möchte ich zukünftig nutzen, während der Befragung das erste Mal davon gehört haben. Ja, das hätte man vielleicht noch mit einbauen können. Ja, weil wenn man hier schaut, kenne ich, diese Zahlen sind erschreckend gering. Nutze ich natürlich noch entsprechend geringer. Ich glaube, die Leute kennen das einfach nicht und hören dann zum ersten Mal und finden das klasse, dass es sowas gibt und sagen, ja, das will ich haben, das will ich nutzen, da will ich schauen, da will ich mich informieren. Ja, aber das zieht sich doch durch die ganze Studie oder durch das ganze Thema E-Government. Ja. Es ist einfach nicht bekannt. Was es gibt, ist nicht bekannt. Und was bekannt ist, wird nicht genutzt. Weil es manchmal eben nicht so schön ist. Das, ja. Da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Es gibt tatsächlich, die Erfahrungen mit E-Government sind auch sehr unterschiedlich. Wir hatten es kurz erwähnt, dass die meisten durchaus doch zufrieden sind. Wir waren da bei über 60%, die es eigentlich ganz in Ordnung fanden. Ja. Aber gehen wir mal wieder zurück zum Open Government. Ja. Government mal. Ja. Open Government ist halt einfach ein Thema. Die Bürger wollen sich an Entscheidungsprozessen beteiligen oder wollen einfach Entscheidungsprozesse nachvollziehen können. Richtig, gar nicht mal unbedingt zwingend sagen, ich muss da unbedingt meinen Senf dazu geben, aber eben Bescheid wissen, was ist passiert, warum ist es passiert und genau. Ein bisschen Transparenz ganz einfach schaffen. Genau. Warum ist das Loch in unserer Kasse so groß? Mhm. Weil wir letztes Jahr auf die Straße gegangen sind und demonstriert haben, dass der Rathausplatz neu gemacht werden muss. Surprise, surprise. Aber genau solche Dinge müssen transparent gemacht werden und nicht nur, wenn es politisch nutzt, sondern die müssen transparent sein. Und nicht nur auf Anfrage mit 48 Durchschlägen, sondern einfach pauschal. Richtig. Für jeden, der eben Interesse daran hat. Genau. Also meine Meinung ist tatsächlich, alle Daten, die nicht persönliche Daten sind oder personenbezogene Daten, pauschal offen. Weil die Daten bezahlt haben, sind die, die sich auch dafür interessieren. Die Bürger. Genau. Und wer sich nicht für interessiert, der schaut alle nach. Genau so ist es. Man tut ja keinem weh damit. Man tut keinem weh. Und die Fachverfahren heutzutage sind so modern, die könnten solche Daten auch automatisiert in irgendwelche Data Warehouses reinschieben. Ja, sind wir durch. Ja, man sind wir durch und man sieht, es ist noch sehr, sehr viel Potenzial vorhanden, um das mal wohlwollend zu beurteilen. Ja. Ich überlasse dir die nicht so wohlwollende Beurteilung. Ja, ich würde es gar nicht anders sagen, weil in der Tat ist es so, ja, die Studie zeigt das, wovon seit über 10 Jahren gesprochen wird. Das ist eben das Erschreckende. Weißt du, wenn wir seit 2, 3 Jahren davon sprechen würden, dann, okay, aber seit 10 Jahren oder gar länger sind diese Probleme bekannt. Haben wir dieselben Baustellen, haben wir dieselben Dinge, über die wir sprechen. Ja, jetzt muss was losgehen. Die Leute müssen anfangen. Wer fängt an? Müssen wir wieder warten, bis irgendeine kleine Gemeinde damit anfängt und dann damit den Landkreis ansteckt und der Landkreis zeigt das der Regierungsbezirk. Der Regierungsbezirk zeigt es dem Bundesland, das Bundesland zeigt es dem Land. Nee, ich weiß nicht. Es muss was passieren, Leute. Und zwar vor oben. Wenn es nach uns ginge, wir würden sofort anfangen, aber Wir können nicht. Wir sind nur zu zweit. Dirk, nicht vergessen. Er ist heute nicht da. Der hat nicht mit zu entscheiden. Aber nicht. Ich glaube, der zählt auch mit. Wir sind zu dritt. Ja, kommen wir wieder zu was, zum realen E-Government-Leben und wir machen weiter mit den News. Jo. Ich nehme mal an, du hast gerade den News-Einspieler gemacht. Ich habe gerade den News-Einspieler gemacht, den du nicht gehört hast. Den ich nicht gehört habe, aufgrund fehlender Kopfhörer. News haben wir diesmal nicht so erschlagend viel, was aber auch nicht so schlimm ist. Wir haben zwei Artikel, beziehungsweise einen sogar ein Audioformat über die digitale Agenda. Einmal von den Kollegen von Heise, die das recht plakativ überschrieben haben. 2 Jahre digitale Agenda. Cloud hört sich an wie stehlen. Fand ich äußerst treffend. Und als zweites der mit Audioteil, der ist vom WDR, ein Interview mit dem Herrn Beckedahl von Netzpolitik. Die digitale Agenda sei als Bettvorleger gelandet. Den muss ich mir mal anhören. Den solltest du dir mal anhören. Nicht schlecht. Und jetzt einer meiner persönlichen Lieblings-News-Artikel. Sogar Frau Merkel fordert mittlerweile mehr Mut beim E-Government. Viele von euch werden diesen Artikel sicherlich schon gelesen haben, denn vorbildlich wie wir sind, haben wir den schon auf den sozialen Netzwerken geteilt. Ich finde es trotzdem schön, dass auch unsere Bundeskanzlerin sich mal zu dem Thema äußert. Ja, dann haben wir wieder einen Artikel mit Bezug auf die E-Government, auf den E-Government-Monitor. Die E-Mail und Digitalausweis bieten keine Erfolgsgeschichte von Heise. Ja, dann alarmierender Rückstand bei E-Government. Also die Presse in den letzten Tagen hat das Thema E-Government-Monitor aufgenommen. Die sind teilweise schärfer mit dem E-Government ins Gericht gefahren als wir. Ja. Auch die Frage der Bildung wird nochmal thematisiert in einem eigenen Artikel. Ja, und hier haben wir wieder, der nächste Artikel ist wieder aus dem wahren Leben gegriffen, Matthias. Ja, und zwar geht es diesmal um meinen Heimatlandkreis, Landkreis Görlitz. Denn der Freistaat bzw. der Bund verteilt ja gerade Fördermittel zum Breitbandausbau. Und so die ganzen Landkreise in Sachsen stürzen sich da begeistert auf diese Fördermittel und sagen, jawohl, wir haben einen Plan, wir machen mit, das Geld nehmen wir gerne an, das können wir gut gebrauchen, um eben den Breitbandausbau zu ermöglichen, um unseren Bürgern, unseren Unternehmen einfach schnelles Internet zur Verfügung zu stellen. Nicht so der Landkreis Görlitz. Denn die sagen sich, ja, wir müssen erst mal schauen. Wir müssen erst mal gucken, ob wir das brauchen und wer das braucht. Und ich möchte mal kurz zitieren, wenn ich es schnell finde. Natürlich nicht wahrscheinlich. Die nämlich die Frau Zettwitz aus dem Landratsamt Görlitz behauptet, dass das Förderprozedere im Freistaat Sachsen struktur- und finanzschwache Kommunen benachteiligt. Und im Landkreis Görlitz wird noch bis Ende September erkundet, wer schnelles Internet benötigt und wo es benötigt wird. Und wo ist das Zitat? Ich finde das Zitat leider nicht. Also es ist erschreckend, wie meine Heimat mit dem Thema Internet umgeht. Vor allen Dingen so bezeichnend kurzsichtig. Es ist im Prinzip, also wie gesagt, das Zitat finde ich jetzt nicht, aber es sagt im Prinzip aus, es muss noch geprüft werden und es muss noch überlegt werden und evaluiert werden. Also guck, die haben keinen Plan, was sie damit machen sollen. Die wissen nicht, wo das Geld hin soll. Ja, vor allen Dingen, ich verstehe das nicht. Die beschweren sich darüber, dass sie strukturschwach sind und dass keine Industrie zu ihnen kommt und was weiß ich was. Wenn die sich so ein klein bisschen auskennen würden mit der Internetwirtschaft, die kann heutzutage auf der ganzen Welt sein. Und wenn die sauberes Breitband haben, dann können die ganz viele kleine Internetunternehmen zu sich locken. Homeoffice, Leute, die im Homeoffice arbeiten, die nach Dresden, nicht nach Dresden reinfahren müssen. Richtig. Das ist, wie gesagt, erschreckend. Und irgendwie so ein Argument war auch, das war dann im Kommentar von einem der Journalisten da, dass so als Hinderungsgrund genommen wird, ja, wenn wir das jetzt machen, muss ja in 10 Jahren wieder neu gemacht werden. Ja, verdammt, Technologie ist nun mal schnelllebig heutzutage. Wenn sie es richtig machen, dann nicht. Nur wenn sie Vectoring benutzen, dann müssen sie in 10 Jahren neu. Wenn sie gleich saubere Glasfaser benutzen, dann sind sie erstmal für die nächsten 20 Jahre, 30 Jahre dabei. Ja, 20 vielleicht schon. Ich tippe mir an die Nase. Also, als ich das gehört habe, sind mir doch ein bisschen die Kinnlade runtergefallen. Und ich meine, es läuft nicht alles gut, aber ich dachte, ein bisschen was haben sie doch drauf. Also, ich sehe mich getäuscht. Vielleicht sollten wir den Podcast ganz explizit mal ans Landratsamt schicken. Ich habe da Connections, also ich kann da mal den soll mal verbreiten. Hier mal rum ein bisschen Sharing machen. Wir können auch mal hinfahren und da ein Interview zum Breitbandausbau mit dem Landrat machen. Mit dem Landrat persönlich? Mhm. Der Landrat ist auch so einer, da gehe ich jetzt mal nicht weiter drauf ein. Ja, News, möchtest du noch weitermachen oder? Ja, das sind alles News, die wieder zur E-Government Monitor passen. Die verlinken wir einfach. Genau. Thema Kurioses. Warte. Ich warte. Kurioses. Ja, Kurioses. Was haben wir denn also so Kurioses? Ich fange an. Ich könnte eigentlich nochmal den Landkreis Görlitz erwähnen. Das stimmt. Wir haben was wirklich Kurioses gefunden. Und zwar ist es eine Seite, die heißt erledigungen.de. Und das ist ein Dienstleister, der den Bürgern Behördengänge abnimmt. Ah, gucke. Gucke, ja. Und je mehr man dafür bezahlt, desto schneller geht's. Ah, das ist ja praktisch. Ja, das ist also, es ist eine Dienstleistung, da ist noch keiner drauf gekommen. Aber das ist großartig. Da kann man sich so einen Pass abholen lassen. Man kann, was haben wir denn hier alles für Erledigungen? Kfz zulassen, Wohnsitz ummelden, Gewerbe anmelden, Parkausweis beantragen, Kfz ummelden, Kfz abmelden. Kfz abmelden übrigens, iKfz. Wer das noch über so einen Service macht, dem ist nicht zu helfen. Dem ist echt nicht zu helfen. Ja, der hat halt keine EAD-Funktion freigeschaltet. Das stimmt. Ne? Da ist natürlich klar, Führungszeugnis beantragen, lauter so ein Zeug. Alles, was heutzutage online geht, wahrscheinlich macht der Service das alles nur online. Amtliche Beglaubigung, ja, also das sind alles tatsächlich alles Sachen, die ja. man... Amtliche Beglaubigung, da muss man schon mal hin. Also da braucht man so einen Stempel drauf. Aber alles andere, Führungszeugnis, Meldebescheinigung, Gewerbe an, ab, ummelden, also Wohnsitz ummelden, das sind alles so Dinge, die sind heutzutage online möglich. Und wer macht dafür natürlich ganz groß bekannt aus? RTL. RTL. Ist das schlecht. RTL und Bild. Und Bild. Aber immerhin auch die Süddeutsche. Ja, genau. Die Welt und FAZ und BR Fernsehen. Mhm. Die aber sind auch halt dabei. Es ist natürlich gerade schlecht. Ich habe das gerade auf meinem Tablet auf. Also so wirklich, mal abgesehen von der Dienstleistung, die sicherlich zu Diskussionen einlädt, ist die Webseite auch nicht so hundertprozentig responsiv, oder? Ja, ich bin so erschreckt, dass da die LMU und die TU München, dass die da mitgemacht haben. Und ein Fitnesstrainer. Ich glaube, wir sollten da mal hin und denen erklären, wie E-Government funktioniert. So, wir können auch einfach mal uns ein Führungszeugnis schicken lassen. In München? Mhm. Das ist doch ganz einfach. Hier auf www.münchen.de, da klicke ich auf Online-Bürgerservice und dann kann ich das online beantragen. Wir können ja mal so tun, als wüssten wir das nicht. Ja, schade. Dann haben wir noch ein schönes Bildchen. Das lesen wir jetzt nicht vor, das verlinken wir einfach nur. Das ist auch bezeichnend für das E-Government in Berlin. Genau, von einer Dame, die eben diese Dienstleistung nicht in Anspruch genommen hat, sondern selber erledigt hat. Genau. Mehr sagt man dazu erstmal nicht. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema Veranstaltungen. Ja, und zwar sind wir hier bei einer Veranstaltung. Es gibt endlich wieder den GovChat, den Twitter-Chat der D21. Und zwar sind hier am, oder wird dieser Chat gewesen sein werden, ne, egal. Der wird gewesen sein, wenn der Podcast raus haben wird. Genau, am 28.09. 17 Uhr wird. Wird stattgefunden haben, so wird, ist der richtige Präsens-Futur-Komparativ. Entschuldigung. Genau. Wir sind hier der E-Government-Podcast und nicht der Orthographie- und Grammatik-Podcast. Auf jeden Fall endlich wieder ein Twitter-Chat moderiert Teilnehmer Thomas Langkabel und jetzt habe ich den anderen aus dem Blick verloren. Der Herr Arndt ist auf jeden Fall dabei. beides auch bekannte Größen zum Thema E-Government. Ja, hier werden wir den Hashtag verlinken in einem Fenster, so einbetten, so dass man schön durchscrollen kann und gucken, wie der Chat verlaufen ist. Ich werde auf jeden Fall mir den Chat durchlesen, vielleicht auch den ein oder anderen Kommentar dazu abgeben, je nach Lust und Laune, aber ich mache das inkognito. Nicht als E-Government-Podcast. Wäre aber witzig. Ja, das kannst du ja dann machen. Gut, gehen wir zum letzten Thema, oder? Allerlei. Ich fange einfach mal an. Und zwar hat die Regierung jetzt, jetzt muss ich tatsächlich vorlesen, den Entwurf eines Gesetzes zum Abbau verzichtbarer Anordnung der Schriftform im Verwaltungsrecht des Bundes veröffentlicht. Kurz gesagt, die Bundesregierung will überflüssige Formerfordernisse streichen. Also eben, dass man nicht mehr unbedingt persönlich unterschreiben muss, persönlich da vorbeischauen muss. Und einfach, dass man das mit den neuen Möglichkeiten, die das E-Government bietet, eben auch so erledigen kann. Wir haben da einen Artikel dazu und wir haben natürlich auch diesen Gesetzesentwurf für euch zur Verfügung gestellt. Findet ihr unter allerlei und könnt euch das mal in Ruhe durchlesen. Genau. Und bei der Podiumsdiskussion bei Vorstellung des E-Government-Monitors hat Kai Wittecker gesagt, dass E-Government in Deutschland was für Nerds ist. Und den Beweis dafür haben wir jetzt auch nochmal bekommen. Und zwar, jetzt gibt es endlich ein Kochbuch. Ein Kochbuch für kommunales E-Government. Die Rezepte, die da drin stehen, die sind ja nicht essbar. Da geht es mehr darum, wie man denn E-Government in seinem kommunalen Umfeld umsetzen kann. Aber Kochbuch ist eher ein Begriff aus der Entwicklung. Ich wollte gerade sagen, also das ist so, wie hast du es vorhin so schön formuliert, ist der endgültige Beweis, dass die E-Government was für Nerds ist. Genau. Ja. Das war's dann wohl für heute, oder? Ich habe nichts mehr. Ich auch nicht. Wir müssen ja auch nicht immer über eine Stunde sein. Nö. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht. Ja. Ja. Kommentiert fleißig. Folgt uns auf Twitter, Facebook. Kommentiert auf Twitter, Facebook. Shared, liked. Und wir haben immer noch keinen Spezialisten für eIDAS gefunden. Also ran. Meldet euch. Dann tschüss. In dem Sinne, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst doch einen Kommentar auf unserer Website oder in einem der Podcast-Verzeichnisse. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, uns einen Audiokommentar zu schicken. Ruft dazu unseren Anrufbeantworter unter 08142 46 29 889 an.